Zu meinem 125. Geburtstag der unbeugsamen revolutionären Kämpferin Frau Kang Bansok besuchten allein in diesem Jahr 370 Einheiten die historische revolutionäre Gedenkstätte Zilgol. Den zusammengefassten Angaben nach waren hier in den vergangenen 62 Jahren seit der Eröffnung insgesamt 29 Millionen Menschen wie Armeeangehörige, Werktätige, Jugendliche, Studenten, Schüler, Auslandskoreaner und Ausländer. Präsident Kim Il-sung war nach einer langen Reise von 400 Kilometern in diesem Ort eingetroffen, um in Korea zu lernen und so den Willen zur Befreiung des Vaterlandes zu härten. Zilgol ist der Geburtsort seiner Mutter Kang Bansok, hervorragender Leiterin der Frauenbewegung Koreas, wo sie ihre Kindheit verbracht hatte.